So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. So wie ich bin vom Sturm gejagt, mit Bangen, Zweifeln oft geplagt, vom Feind bedroht und sehr verzagt, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. So wie ich bin, blind, arm und leer, suche ich, was mir gebricht bei dir. Licht, Reichtum, deiner Gnade Zier, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Grad wie ich bin, nimmst du mich an, die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Grad wie ich bin, was mich noch hält, vor deiner lieben Staub zerfällt, dir hab ich hier